Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keinem gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, als alleine und einzig. Und Segen und Frieden dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann. Weiterhin, inshallah ta'ala, mit der Erziehung. Und heute werden wir, inshallah ta'ala, reden über die Erziehung der Nefs, die Erziehung von uns für die Anbetung. Und dass die Anbetung selber auch andererseits uns erziehen. Wir haben ja gesagt, dass wir teilen die komplette Erziehung, die wir haben, zu diesen drei Kategorien. Haben wir gesagt, Tarbiyah und Tazkiyah und Suluk. Wir haben gesagt, dass man sich zu erziehen, danach sich zu läutern. Oder haben wir gesagt, dass man sich bereinigt oder wie man das auch so nennt. Und danach, dass man auch dementsprechend handelt. Aber wie gesagt, dieser Tarbiyah bedarf ein Murabbi, bedarf ein Erzieher. Das heißt, damit ich mich erziehe, ich brauche einen Erzieher, eine Methodik, wie man erzogen wird und zu welchem Bereich wird man erzogen. Danach muss diese Erziehung dann mich läutern, mich reinigen, mich erheben in eine bestimmte Stelle. Nicht erheben, damit man hochmutig wird, sondern erheben, sodass ich dann mich so lasse, alles, was darunter ist, alles, was nicht relevant ist. Und letztendlich dann muss ich dies in meine Verhalten, in meine Beziehungen, in meinen Handeln mit den anderen zu sehen. Das ist die komplette Konstellation von diesem Tarbiyah in einem Oberbegriff, ein Benehmen, ein Adab. Und Adab in Oberbegriff. Und wir haben, wenn ihr euch erinnert, geredet, wie gesagt, Ustad Wissam redet ja mehr auf Kinder, mehr bezogen. Wir reden hier zusammen über allgemein, wir als auch Kinder und als Erwachsene und als Leute, die sich auch auf den Weg Allah subhanahu wa ta'ala befinden und all diese Erziehung brauchen, diese Benehmen brauchen. Wir haben ja, wie gesagt, das erste Mal dann geredet über Tarbiyah al-Aqadiyya, die Erziehung in der Glaubenslehre, in der Überzeugungslehre. Tarbiyah al-Imaniyya haben wir auch die genannt. Das heißt, das, was innerlich ist, wenn der Iman bezogen auf das, woran man überzeugt ist, an den Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, vor allem als erstes, an sich von dem Schirk frei zu sprechen, an alles, was mit Iman zu tun hat, an den Verborgenheiten, an den Säulen des Imans. Letztes Mal und heute, wie gesagt, bezogen auf die Ibadah selbst, auf die Anbetung. Mit Anbetung hier meinen wir damit die Rituellen. Die Rituellen, die als Anbetung zählen, als Ibadah zählt. Das, was wir finden im Koran und Sunna, als Ibadah an sich selbst und nicht an Ibadah, die wegen was anders Ibadah ist, die direkt als Ibadah ist. Und hier versuchen wir, wie gesagt, wenn wir schaffen, ich weiß es hier nicht, aber wenn wir schaffen, dass wir über die zwei Teile reden, als erstes, dass wir uns erziehen, unsere Nefs und unsere Seele und uns selbst zu der Ibadah selbst, das heißt, wie wir uns erziehen zu der Ibadah, Tarbiyatun Nefs ala al-Ibadah, und anderer Seite aber auch, dass al-Ibadah min hadafihi ahdafihi wa maqasidiha Tarbiyatun wa Tazkiyatun Nefs. Eigentlich, auch die Ibadah ist eigentlich nicht für etwas anderes da, außer, dass man seine Nefs erzieht und läutert und seine Nefs auch, wie wir gerade gesagt haben, erhebt von Safasif al-Umur, von den Sachen, die nicht wichtig sind. Wie erziehe ich mich zu der Ibadah, zu der Anbetungen, die Allah subhanahu wa ta'ala auf uns auferlegt hat? Als erstes und vor allem, und das kommt ja eigentlich, ist gekommen beim Überzeugung bei Ibadah, und das wird immer kommen, die Erziehung braucht als erstes Erziehung, läutern, und damit man auch richtig sich benimmt oder damit man sich richtig handelt und seine Beziehung auch bewahrt, das braucht immer Wissen. Als erstes, ohne Wissen geht nicht. Wir haben des Öfteren gesagt, deshalb werden wir nicht so viel darauf eingehen, aber ohne Ilm und ohne Wissen, es entsteht nichts. Und alles ist basiert auf Wissen. Nochmal zur Wiederholung haben wir gesagt, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, in einer von seinen Überschriften, der Buib, er sagt, Babu al-Ilm qabla al-Qawl wal-Amal. Das heißt, nach vor jedem Handeln, vor jedem Sagen, vor jedem irgendwas kommt als erstes Wissen. Denn ohne Wissen riskiert man, dass man Katastrophen macht. Egal in welchem Bereich und es besonders in diesem Bereich. Deshalb, damit ich mich erziehe zu den Ibadah, da muss ich wissen, was ist denn Ibadah überhaupt? Denn viele machen irgendwas und denken, das ist Ibadah. Warum? Weil die Vorväter so es gemacht haben. Weil meine Nation so es macht. Weil ich habe gefunden, die Menschen, dass sie es so machen. Und wenn man nicht weiß, was Ibadah ist, und wenn man nicht Wissen darüber hat, dann kann man sich nicht erziehen zu irgendwas, wo man kein Wissen hat. Dann riskiert man, Erneuerung zu machen, erfundenen Sachen sich daran zu halten, an erfundenen Sachen, an Bid'ah und ähnlichem. Und man denkt dabei, dass man ein Ibadah verrichtet. Und deshalb, erster Punkt immer bei jeder Sache ist, wir haben gefunden, und das ist immer Al-Ilm. So haben wir bei den Aqidah-Angelegenheiten gesagt, fa'alam annahu la ilaha illallah. Das ist auch das Erste, dass man weiß, dass es keinem das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Dass man weiß, dass alle Säulen des Imans sind basiert auch auf das erste Wissen, auf das erste Ilm. Und komplette Dien, wie wir gesagt haben, deshalb wird immer das Wissen mit uns immer vorkommen. Und das Wissen selber, ja, selber, das wir zurückführen, selber ist eine Ibadah. Ja, deshalb viele leider denken, dass das Wissen einen Mittel zu einem bestimmten Zweck. Ja, bei manchen Sachen, damit wir lernen. Aber das Wissen selbst ist eine Ibadah. Nicht nur das, das, was die Gelehrten dann uns darüber berichten, dass das Wissen nicht nur als Ibadah allein erzählt, normal einfach Ibadah, sondern es gibt keinen besseren Ibadah als das Wissen, wenn Aufrichtigkeit dabei ist. Und das ist bei allem eigentlich, sollte Aufrichtigkeit dabei. Aber Al-Ilmu la ya'diluhu shay'i ma dam ma'ul ikhlas. Es gibt nichts gleichzusetzen mit dem Wissen, solange es dann die Aufrichtigkeit dabei ist. Solange es die Aufrichtigkeit dabei ist. Das ist ja sehr wichtig zu verstehen. Und deshalb als erstes ein Ibadah ist das Wissen. Deshalb Wissen ist es eigentlich der Weg zur Erziehung zu der Ibadah und das erste Ibadah, den man zu verrichten hat und eigentlich auch, worauf sich auch vieles basiert. Deshalb Al-Ilmu biha. Jede Ibadah, den man zu verrichten hat, damit ich mich dafür erziehe, damit ich auch das danach, wie gesagt, auch mich läutere durch diesen Ibadah. Ich muss erstmal wissen, wie diese Ibadah ist, wie diese Ibadah durchzuführen ist, was ist überhaupt denn allgemein das Wort Ibadah hat, was bezeichnet dieses Wort Ibadah, was tritt in diese Ibadah, das, was ich jetzt tue oder mache oder auch unterlasse, sehr wichtig, auch unterlasse oder nicht mache und nicht sage, ist es eine Ibadah oder nicht? Das ist als erstes die, wie ich mich dann erziehe zu der Ibadah. Mit dem Wissen erstmal. Der zweite Punkt, da werden wir so auflisten, damit man inshallah ta'ala dann folgt. Zweiter Punkt, damit ich mich erziehe zu einer Ibadah, ist, dass ich mich ermutige, es zu tun und dementsprechend auch mich so Angst mache, wenn ich es nicht tue. Wie wir das Prinzip haben von At-Targhib wa At-Tarhib, beziehungsweise, dass ich die Vorzüge wisse und kenne, schon in Kenntnis über die Vorzüge von dieser Ibadah und Bescheid wissen über Bedrohungen oder Bestrafungen, die verbunden sind mit dem Unterlassen von diesen Ibadah. Das ist, wie ich mich auch erziehe. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so alle erzogen. Und so auch eigentlich die Methode der Propheten und der Gesandten, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sie haben uns angebetet. يدعون hier eigentlich mitgebetet oder gerufen. Aber damit gemeint, يعبدوننا. Die Ibadah. Wie was? رغبا ورهبا. Aus Hoffnung und aus Angst. Und sie waren uns gegenüber demütig. Deshalb, der Ibadah, wie gesagt, als zweiter Punkt, damit ich mich erziehe dafür, ich muss Kenntnis dann haben, welche Vorzüglichkeit habe ich von dieser Ibadah? Was erwartet mich als Lohn? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala mir versprochen? Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns darüber berichtet? Wenn man das immer hört und wenn man das immer im Bewusst hat und wenn man immer das hervorruft, dann ist ermutigend zu tun. Und genauso wie auch, wenn man weiß, wie gefährlich es unterlassen, welche Bedrohung da entsteht, welche Schaden auf einen zukommt, wenn man es nicht macht als Ibadah. Wie gesagt, machen ist eigentlich heißt tun oder nicht tun. Ja, das ist alles zusammen. Na, dann habe ich auch Angst, es zu unterlassen. Denn die Nefs, damit sie erziehe, manchmal braucht sie Ermutigung und manchmal brauchst, dass man Angst hat. Beide Seiten sind verlangt. Und von Mensch zu Mensch ändert sich. Und deshalb finden wir im Koran, wie wir jetzt aufzählen, finden wir im Koran zahlreich, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns ermutigt für die Vorzüglichkeit der Ibadat und zahlreiche auch Ayat und Hadithe, wo Allah und seinen Gesandten uns Angst machen vor das Verlassen der Ibadat. Das ist dann der zweite Punkt. Ich versuche, inshallah, so durchzugehen, damit man nicht lange macht, damit wir alles auch inshallah ta'ala fassen. Der dritte Punkt ist bei der Ibadah, dass ich mich damit beeile. Was heißt denn beeile in der Ibadah? Allah subhanahu wa ta'ala, immer wenn er uns über die Ibadah redet, dann werden wir immer finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns aufruft zu uns beeilen. Nicht in der Ibadah, sondern mit der Ibadah. Beeilen bedeutet, dass man hier versucht, es so schnell wie möglich es zu tun. Oder wenn man unterlässt, auch gleich. Das ist wichtig. Und nicht sagen, ja, inshallah, unsere inshallah. Wisst ihr, unsere inshallah? Was bedeutet unsere inshallah? Eigentlich entsteht nicht. Oder vielleicht kommt nicht. Wie ich immer sage, inshallah, keine sitzt an der Wand, aber alle immer trotzdem schlafen an der Wand. So schön hervorrufen, wie man schläft. Das inshallah, das ist uns nicht richtig bei uns. Ja, deshalb muss man was beeilen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, was uns sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ein anderes Wort. Und beeilt euch. Wohin? Zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Ibadat, wir werden inshallah später sehen, wenn wir schaffen inshallah ta'ala, dass die Ibadat uns erziehen, dass die Ibadat eine von deren Ziele, dass sie uns Allah vergibt. Wir tun die Ibadat nur, damit Allah uns vergibt. Wir verrichten es, damit Allah uns vergibt. Das ist eigentlich die Tatsache. Das ist eigentlich Standard. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, wofür wir die Ibadat tun. Und wie gesagt, auch dann, wenn wir unterlassen, ein paar Sachen, wo es Ibadat so unterlassen ist. Das heißt, Sachen, die unterlassen, nicht Ibadat, sondern Sachen, die unterlassen. Das ist eine Ibadat, wenn man was unterlässt, damit Allah einen vergibt. Damit Allah einem tilgt. Sari'u und beeilt euch. Ja, und beeilt euch zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Jannatin arduha as-samawatu wal-ard. Und eine Jannah, dessen Breite Himmel und Erde ist. Und damit wir verstehen, was heißt ein Beeilen? Beeilen bedeutet, dass man noch dazu eine andere Sache kommt, zwar ein Wetteifern. Da sollte man wetteifern. Wie Allah sagt, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Da sollte man sich wetteifern. Da sollte ein Wettbewerb entstehen. Da sollte der eine den anderen so vorstehen wollen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Wetteifert euch, macht ein Wettrennen zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Macht ein Wettrennen, damit wir nur das auch verstehen, weil manchmal brauchen wir Beispiele, damit man sieht, diese Wettrennen, gucken wir, der Beste nach dem Propheten und Gesandten ist Abu Bakr radiallahu anhu. Womit hat er gewonnen? Mit diesem Wettrennen, weil er sich beeilt hat. Alle kennen diese Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er nach Fajr Gebet oder nach einem Gebet sagt, wer von euch heute ist aufgestanden am Fasten? Sagt Abu Bakr, ich, weil Allah, der Prophet fragt, er muss antworten. Es ist nicht, weil eingeben, sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt, er muss antworten. Ja, weil für die gilt, die Frage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist zu antworten. Wer ist, hat von euch heute einen Bedürftigen gespeist? Das sagt Abu Bakr. Wer hat von euch einen Kranken besucht? Sagt Abu Bakr. Wer war gerade oder wer hat eine, erlebt einen Begräbniszug, eine Janase? Sagt Abu Bakr. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn diese Sachen bei einem volltreffen, dann tritt ins Paradies. Aus dieser erstmal müssen wir zwei Punkte nehmen. Ich weiß, manche heute versuchen, dass man diese Konstellation bekommt. Weil auch ein anderer Lauttext sagt, wer, wenn diese Taten bei einem in einen Tag treffen, dann tritt er ins Paradies. Es ist auch legitim und das ist auch, Alhamdulillah, eine schöne Sache. Aber wohlgemerkt, Abu Bakr radiallahu anhu hat nicht extra das gemacht und war nicht davor vorbereitet, dass der Prophet ihn fragt. Und das ist, was ihm vorgemacht hat. Diese Beeilen, das heißt, diese Wetteifern, ich bin der Erste, der hilft. Bei uns, manche Beispiel, in der Moschee, wer will sauber machen, der muss zur Liste und muss. Wer beeilt sich mitzumachen, bevor man dir überhaupt sagt, bevor überhaupt, keine Ahnung, irgendwas entsteht, weil du willst dich beeilen. Beeilen bedeutet Wetteifern, dass ich den anderen vorgehe in diesem Guten. Abu Bakr radiallahu anhu hat nicht vom Prophet Muhammad sallam gehört, wer ein Fastenden fastet, wer aufsteht, wer einen Tag fastet und Begräbniszug und Kranken besucht und einem speist, wird ins Paradies reinkommen. Das hat er noch nicht gehört. Er hat es gemacht, ohne überhaupt zu hören. Die Sache ist es nur vor allem. Und ihr wisst ja die Vorzüglichkeit von Abu Bakr radiallahu anhu, alles gekommen ist und der Prophet Muhammad sallam aufgerufen, dass die Leute spenden für die Ausrüstung der Armee, der Muslime, die braucht Ausrüstung, die braucht Hilfe. Dann Abu Bakr radiallahu anhu ist gekommen und keiner weiß, was er gegeben hat. Und Umar radiallahu anhu immer auch, das ist Wetteifern. Wetteifern im Guten ist immer gut. Er sagt, heute werde ich mehr als Abu Bakr radiallahu anhu, heute werde ich mehr bekommen. Heute werde ich ihm vorstehen, er denkt. Und hat er die Hälfte von seinem Vermögen gebracht. Als Umar die Hälfte von seinem Vermögen gebracht hat und danach gefragt hat, was hat Abu Bakr dann gegeben? Er sagt, er hat sein komplettes Vermögen gegeben. Was hat er für seine Familie, Allah und seinen Gesandten gelassen? Und da sagte Umar, sagte, es ist schon klar, es ist nicht mit ihm ein Wettrennen zu nehmen. Also es kann niemand sozusagen, es ist nicht jemand, den man mit ihm sozusagen dieses Wetteifern machen kann. Deshalb ist immer, wenn die Möglichkeit des Gutes eröffnet wird, dann mach es, bevor es zu spät ist. Manche Leute verzögern viele Sachen, vieles. Und manche Leute versorgen beim Verlassen des Verbot. Ja, inshallah, wenn ich groß bin, wenn ich heirate, wenn ich was finde, wenn ich dies mache. Wenn, wie der eine sagt, es bleibt nur wenn, das was. Deshalb beeilen. Alles sollte man nicht. Allah will alles in der Sache, dass man ruhig. Nur beeilen im Guten. Das ist im Guten, nicht auch fertig. Nicht einer sagt, beeilen im Gebet. Nein, nicht beeilen in der Anbetung, beeilen mit der Anbetung, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist. Das ist, inshallah ta'ala, der nächste Punkt ist, und das, was, wie ich mich erziehe zu der Anbetung, ist, dass ich versuche, Standhaftigkeit in der Anbetung zu machen. Das ist, was mich erzieht und weiterbringt. Es braucht, deshalb seht ihr, dieses Beispiel von der Erziehung bei der Standhaftigkeit und die Dauerhaftigkeit und dass man es immer versucht zu machen, da sieht man ganz deutlich im Ramadan. Wir sehen für eine Rakete nach oben, Mashallah, 11 Rakat Tarawih und Fasten und Koran, Mashallah, ist aufgemacht und macht Khatm und so. Und nach Ramadan, 11 Monate schlafen, bis Ramadan wieder und dann wie Rakete. Bringt nichts. Ich dachte, vielleicht bringt nichts. Aber das ist nicht die Standhaftigkeit. Allah, der Prophet Muhammad hat uns beigebracht. Soll wir hören, die besten Taten in Habbal A'mali ilallah adwamuha walauqal. Die besten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala, die besten Ibadat, die besten Sachen, was man tut oder was man verlässt oder ist was, sind die Standhaften, die bleiben. Auch wenn es wenig, lass es ein bisschen wenig, jeden Morgen, jeden Tag, keine Ahnung, diese Zeit vom Koran, diese Dach von dies, vom Lernen, das, Alhamdulillah. Aber darunter geht man nicht. Wenn man aber sich findet, MashaAllah, Kraft, Aktivität und manchmal, die kleinen Kinder, wenn sie Schokolade und Süßes essen, dann sind die, können nicht schlafen, kein Problem, dann kannst du Qiyam al-Layl machen, wenn du nicht schlafen willst. Ja? Aber MashaAllah, einmal Ramadan und danach nach zwei Tage nach Eid nicht mal die Fajr-Gebet in Jama'a, das ist Katastrophe. Da sieht man, hat man sich nicht erzogen. Wird es so Ibadah? Und wie wir inshallah später auch sehen, wurde auch nicht durch die Ibadah erzogen. Da hat man Angst dann, dass man denkt, dass diese Ibadah eigentlich hat nichts gewirkt. Da hat ihr Ziel nicht erreicht. Und deshalb die Standhaftigkeit ist dann, dass wie ich mich erziehe. Weil, guck mal, von der schwersten Ibadah, obwohl es eigentlich, wenn man denkt, ist einfach, aber das Gebet immer. Fünfmal am Tag, das stand jeden Tag, morgens, mittags, Nachmittag, abends, nachts, aber ist so. Damit man sich erzieht, so der Standhaftigkeit. Und das vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, sogar wenn Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Rakat gebetet hat, hat sie dann das, was hat sie festgelegt. Das, was eines Tages, Musalama radiallahu anha, hat gesehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betet jetzt immer zwei Rakat nach Asr. Und bei Bukhari steht auch, Aisha radiallahu anha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zwei Rakat nach Asr nie gelassen, auch auf Reise. Genauso wie die vor dem Fajr, nach Asr. Und wohl als gibt es, dass es nach Asr eigentlich gibt es keine Sünde. Und andere, laut Texas, nach Asr sollte man nicht freiwillig beten. Aber diese ist Machsus. Das heißt, dieses gibt es speziell so lange, aber so lange nur die Sonne hoch ist, das kann man. Der Prophet Muhammad hat die Zwara gar nicht. Dann hat sie gefragt, Musalam, oh Gesandter Allahs, warst du nicht früher, hast du nicht auch nie gebetet? Was sind dann diese zwei Rakat? Sagt er, diese Banu Abd Qais, ein bestimmtes Stamm, ist zum Prophet Muhammad gekommen und nach Dhuhr direkt mit ihm geredet und hat er nicht geschafft, die zwei Rakat nach dem Dhuhr-Gebet zu verrichten. Dann hat er nach Asr es nachgeholt und weil der Prophet Muhammad, wenn er zwei Gebete betet, dann macht er die fest. Kana idha salla salatan athbataha. Das was hat sie festgemacht. Dann hat der Prophet seitdem nicht mehr dieses Warakat gelassen. Manche Sahaben haben ihm gefolgt auch dafür und deshalb manche Gelehrten beten diese. Und manche sagen, das ist speziell für Prophet Muhammad, sondern für diesen Grund. Aber es ist nicht unser Thema jetzt, wir sind nicht im Fiqh-Unterricht, wir sind in Tazkiyah, in Läutern und Erziehungsunterricht. Und deshalb hier nur, was uns erzieht, ist was, dass der Prophet Muhammad wollte, immer wenn er was macht, dann standhaft. Deshalb macht zwei Rakat, standhaft. Wer ist wie so Qiyam al-Layl, MashaAllah. Dann fang nicht mit 11 und nach ein paar Tagen dann 0. Sondern lass die 1, wenn du willst. 1. Witr 1 ist richtig. 1. Wenn diese 1 nicht mehr da ist, dann 3. Wenn diese 3 da ist, dann 5. Wenn du willst, dass du Kraft, okay, dann mach, egal, aber unter 5 nicht mehr. Wenn du sagst 5, dann unter 5 nicht mehr. Deshalb, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, als er noch kräftig und jung war, und sagt zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich kann noch mehr, ich bin noch jung, sagte, faste 3 Tage von Monat. So, ich kann noch mehr, ich bin noch jung. Dann faste Montag, dann so, ich kann noch mehr. Dann hat ihm, okay, dann kannst du nicht mehr als mehr, weil er hat was, er wollte immer fasten. Sagte, faste einen Tag und faste nicht einen Tag. Das, so besser gibt es nicht. Das kann man nicht mehr. Dann sagt er, Koran lesen. Mach den Koran, kannst du voll lesen, einen Monat. Kein Problem. Sagt er, nein, ich kann mehr, ich bin noch jung. Dann sagt er zu ihm, dann lese den Koran in 10 Tagen. Dann sagt er, in 7 Tagen. Sagt er, 3 Tage, nicht mehr. Derjenige, der Koran weniger als 3 Tage liest, hat er nicht verstanden. Kann auch nicht begreifen. Und heute eigentlich brauchen wir 5 Monate, weil wir verstehen es nicht mehr. Die machen noch Khatam für dieses Lesen einfach. Ja, das ist das Problem. Weil wenn die Sahaba radiallahu anh, wer den Koran liest, in weniger als 3 Tage hat, wird es nicht verstehen. Bei uns, wir lesen in einem Monat und wir verstehen nicht. Wir lesen unser Leben. Allah al-Musta'an. Das ist die Sache. Was hat aber später, dass der Abdullah bin Abbas, obwohl er jetzt so gemacht hat und weil er jung ist und so, dann hat er später, als er alt geworden ist, hätte ich auf den Propheten Muhammad gehört und mit Erlaubnis genommen. Er hatte festgemacht, 3 Tage in jedem Monat. Das könnte vielleicht bis zum Sterben lassen. Jetzt hat er sich schwerer. Er würde auch nicht lassen. Will er auch nicht lassen. Weil wenn die auch vom Propheten Hassan was beigebracht bekommen, das ist Istimrar. Sahaba radiallahu anhu haben nicht gelassen. Ihr wisst, als Fatima radiallahu anhu, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihrem Mann Ali radiallahu anhu, der Cousin und auch seine, wenn man so nennt, Schwiegersohn vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle sie kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben sich beschwert, so viel zu tun, muss man alles an Bedienste verlangt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, soll ich euch besser nennen als eine Bedienste, als jemand, der euch hilft? Bevor er schläft, sagt Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal, Allahu Akbar 34 Mal. Ist besser für euch als eine, der euch hilft bei der Haushalt. Die Frauen, die sich beschweren, Schwester hören ja auch, ich vergessen. Die Frauen, die sich beschweren und sie brauchen Spülmaschine und Waschmaschine und Kochmaschine und alle Maschinen und man gar nichts mehr. Besser, inshallah, nicht lassen vor dem Schlafen. 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah, 34 Mal Allahu Akbar. Besser als all diese Maschinen und noch ein KI-Roboter, der vielleicht noch hilft. Allahu Akbar, was gibt es noch, was noch dazu kommt? Und Ali radiallahu anhu wurde gefragt, sogar in Yom Safin, ihr wisst, in diesem leider Auseinandersetzung, was gestanden ist, den Sahabe, sogar da hast du nicht gelassen, sagt er, sogar da habe ich nicht gelassen. Weil die Sahaba, wenn sie was vom Propheten, das war standhaft, standhaft, das war's. Egal was passiert, bei uns nur ein Problem. Ich konnte nicht kommen und Wissen ist das Letzte und das und warum? Ich habe Probleme. Ja, was passiert? Alle Ibadat gelassen, weil wir Probleme. Ich rede über mich selbst, wir reden über uns, das ist die Realität. Weil wir wollen uns erziehen. Wir wollen uns erstmal erziehen, läutern. Und dann diese sehen wir in unser Verhalten und in unseren Taten und Beziehungen und Handlungen. Das heißt, die Standhaftigkeit. Nächster Punkt ist, bei der Ibadat ist hier auch verlangt, sehr viel verlangt hier bei der Ibadat, dass man sich anstrengt und seine Nafs bekämpft. Es ist die Wahrheit, die Ibadat brauchen auch Anstrengung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hilft jedem, der sich anstrengt. Es gibt ja den Grundsatz, dass man sagt, al-thawabu ala qadri al-mashaqqa. Aber hier damit gemeint nicht, dass man hier sich auflegt, worauf man nicht fähig ist. Aber eine Anstrengung braucht. Ist schon klar, ist besser, wenn ich, mashallah, schlafen gehe, ist kalt und alles. Und als ich aufstehe, Wudu mache und auf dem Weg und gehe zur Moschee und Fajr-Gebet verrichte. Oder egal was. Egal, weil Ibadat nicht nur das. Ibadat auch auf Eltern zuhören ist Ibadat an sich selbst. Alle was Ibadat an sich selbst. Hier ist damit gemeint. Entweder was tun oder auch was unterlassen. Und hier, mit der braucht eine Anstrengung. Und wie wisst Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, diejenigen, die sich anstrengen auf meinen Weg, wir werden die unsere Wege recht leiten. Wir werden die führen. Es braucht Anstrengung, ist schon klar. Deshalb manche von den rechtgeleiteten Vorfahren und Salaf verstehen wir, wenn die sagen, ich habe gekämpft und meine Seele und alles, damit ich Gebet in der Nacht verrichte, damit ich ausgebe von wem, was ich habe, weil ich liebe Geld, oder damit ich meine Nachbarn nicht schade und das liebe für meinen Bruder, was ich für mir selbst liebe, weil es ist ein Ibadah und das ist eine Pflicht im Islam. Dies alles bedarf was Anstrengung. Ich habe mich angestrengt, ja, wie viele Jahre, bis ich dann später nach der Anstrengung dann diese genieße. Weil eigentlich, ich erziehe mich zu der Ibadah, damit ich die Ibadah später genieße. Damit ich dann ein Ziel und Zweck von der Ibadah irgendwann mal erreiche. Damit ich bekomme, was die Ibadah an sich hat. Und wenn wir schauen, wie gesagt, was Allah subhanahu wa ta'ala als uns sagt, wegen der Anstrengung über die Mu'mine, wie die deren Beschreibung ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die durch die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala erinnert werden, und sie werfen sich nieder, wenn sie das hören, und lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala, und sie sind nicht hochmütig, diejenigen, die nachts wenig schlafen, aus Angst vor ihrem Herrn und aus Hoffnung, dass er den belohnt. Und verschiedene Ayat, wie gesagt, und Hadithe, die darauf hinweisen für uns, dass das braucht eine Anstrengung. Deshalb, ich muss mich erziehen dann ein bisschen über meine Nefs. Die Nefs will, mashallah, essen, trinken und schlafen und unterhalten und genießen. Genau bei Vortrag, keiner hört, wenn die Fragen kommen, oh, alle am Fragen, alle sind wach auf einmal. Ja, Schlaf ist vorbei und alle wollen fragen. Aber bei Lernen, ja, genau wie bei allen Unterrichten, geh mal in die Schule, wenn es Geschichte oder weiß nicht, so ein bisschen so spannend und so, alle mithören. Mathe und schwierig, ja, bei Kindern siehst du auch. Also wir sind, wie gesagt, wir erziehen uns, weil wir klein, weil die Sahaba radiallahu anhu, die meisten von denen sind Muslime geworden, alt. Und sie haben auch sich erzogen. Sie haben auch sich komplett eine Änderung gehabt. Der Islam hat andere, das sagt, die waren meine Menschen und sind andere Menschen geworden. Durch dann diese Erziehung. Denn, wie wir gesagt haben, das war ja letztes Mal, die erste Erziehung ist mit dieser Imaniyat, deshalb als erstes wurde über Paradies und Hölle und über Verborgen, über Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala nur geredet. Und danach sind dann die Ibadat, dann die Sahaba haben, sind, war bereit, erstmal mit dieser ersten Erziehung für die Aqidah, und haben sie erzogen und sich angestrengt in der Ibadat. Deshalb, man sagt, ach, ich schaffe es sowieso nicht. Einer sagt, versuch, Koran zu lernen, Koran zu lesen, ich schaffe es sowieso nicht. Ja, da muss man anstrengen. Jeder, wenn er sagt, ich schaffe es nicht, schaffst du nicht. Aber er sagt, ich versuche und ich streng mich an und ich will, Alhamdulillah, irgendwann mal, vielleicht willst du es schaffen. Und wenn wir auch nicht schaffen, dann wenn du auf dem Weg zum Schaffen bist, Allah zählt, wie alles du geschafft hast. Guck mal, die Gnade und Gunst Allah subhanahu wa ta'ala, und trotzdem, und deshalb sagt man zu der Anstrengung, was gehört dazu, ja, ist, dass man versucht, das nachzuholen, was einem ein verpasst hat. Denn wie viel haben wir verpasst? Schon klar, haben wir gesagt, die Erziehung auch beim Alt, aber eigentlich sollte man das beim Kind schon anfangen. Aber trotzdem, ist das Zeit vorbei? Nein, man sagt, oh, ich bin alt geworden, brauche nicht mehr. Was ist alt geworden? Wie wir gesagt haben, die Sahaba radiallahu anhu, manche von denen sind Muslime geworden, Muslime, mit 40 und 50. Haben die nicht gesagt, alt geworden? Oder ich soll sitzen und lernen? Manche Leute, weil, alhamdulillah, guck mal, leider die Moscheen, wo es Vorträge und alles gibt, was gibt es? Immer Jugendliche, alle Jugendliche, alle junge Leute. Aber geh bei den alten Moscheen, ja, wir wollen nicht. Warum? Weil ich denke, wir sind alt und wir es lernen. Als ob du ihm beibringst, ist Elif Bata. Aber gibt es manche, guck, mashallah, Deutsche, Muslim geworden mit, weiß ich nicht, 70, und er sitzt mit diesen Kindern und lernt Elif Bata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und einer ist geboren, Muslim, bis 60 Jahre, und der weiß nicht mal, wie er richtig den Koran liest. Ist das nicht schämend? Ist das nicht, damit man schaut hier, das ist ja die Sache, dass man nachholt. Ist schon klar, ist egal, wenn wir nah gekommen sind, um für Dunia, für das, okay. Aber wo ist das in den Moscheen? Da gibt es nicht hier in Duisburg und Dortmund und überall andere Moscheen. Jeder kennt das. Warum? Warum lernt man nicht? Warum gibt es immer das Gleiche und immer gleiche Probleme und alles? Warum dann weinen die später, unsere Kinder sind verloren, guck mal, unsere Kinder sind nicht mehr da? Das ist alles in Hand Allah subhanahu wa ta'ala, ist schon klar, aber auf Arabisch, man sagt, faqidu shay la yu'ti. Derjenige, der selber nicht hat, er kann anderen nicht geben. Und deshalb muss man aufpassen. Das ist leider ist so. Deshalb niemals zu spät, also wie mich erziehe zur Ibadah, niemals sagen, Zeit ist vorbei und ich schaffe nicht mehr. Genau, auch die Trickser von Shaitan. Ich bin sowieso Sündiger. Ich bin sowieso, ich tue das und das. Ich habe alles Schlechtes gemacht. Ja, und dann? Hast du schlimmer als dieser 99, der 99 Leute getötet hat? Du hast noch einen Hunderter noch dazu gebracht? Glaube ich nicht. Bist du schlimmer als, egal wer. Wenn du guckst, es wird erzählt, aber Allahu a'lam, bei Umar radiyallahu anhu, dass Al-Jahiliya haben die mit Datteln irgendwas gebastelt und angebetet und nachher das gegessen, als sie Hunger haben. Oder wie Menschen, die sie vorher vielleicht deren lebendigen Töchter begrabt haben. Hey, manchmal kommt der Trick von Shaitan. Warum willst du jetzt anfangen zu lernen? Du bist doch so... Das ist wieder Trick von Shaitan. So erziehe ich mich zu der Ibadah, dass ich nachhole, was verpasst. Das heißt, alles, was verpasst ist, verpasst. Aber nachhole, jetzt sage ich, eine Entscheidung und mache ich. Eine Entscheidung, um es zu machen. Das ist sehr wichtig in diesem Hinsicht. Damit ich auch immer mich erziehe für die Ibadah und damit ich erziehe, ich muss ja wissen, wie mein Nefs ist. Und die Sache ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das. Nafsin wa ma sawaha. Allah hat sie diese gerichtete Nafs. Und deshalb, was hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gemacht bei der Ibadah? Hat uns eine Vervielfachung gegeben. Die Vielfachheit, Vielfalt. Ja, seht ihr, diese bunte Konto, da würde ich sagen. Ja, dabei bei Islam ist bunt. Was ist bunt? Bunt ist bei der Auswahl. Alhamdulillah. Da manchmal spenden, beten, Pilgerfahrt, auf Eltern zuhören, so nachbargütig zu sein. Mashallah, hat dir, mashallah, einen, wie eine Gelehrte sagte, hat dir ein Feld von Blumen. Pflücke, was du willst. Heute das, heute blau, morgen gelb. Da hast du Vielfalt. Tanwir, damit du dich heute so ein bisschen so viel, gibt's andere. Leo, ich habe so viel Koran, dann mach, sitzt du, Astaghfirullah. Ist es schwer? Wenn du später wieder ein bisschen Kraft, dann bete. Denn diese sollte einem nicht was fallen weder in Routine, unsere, mashallah, Roboter-Ibadah, wir machen es wie Roboter, wir machen es einfach nur ohne Sinn und Zweck manchmal. Das ist das Problem. Wir sind einfach nur als Gewohnheit, Ibadah. Das ist nur alles, wie sollte man sagen? Das ist einfach nur wie Laufbandmaschinen. Ja? So, das ist die erste Kategorie von Menschen diesbezüglich, wenn man nicht Vielfalt macht. Oder dass die anderen machen, so wie Belastung. Warum? Der fühlt dann nicht mehr. Okay, fühlt nicht mehr. Er will belasten und anstrengen. Und der Prophet Muhammad kommt rein in der Moschee und sieht ein Seil. Sagt, was ist das für ein Seil an der Säule? Sagt er, das ist für so und so, für eine Frau, manche sagen für Ummul Mu'minin, Seil, manche haben gesagt für andere, für so und so, damit sie, wenn die Nacht müde ist, dann muss sie sich halten und weiter beten. Sagt der Prophet Muhammad, mach dieses Seil weg. Wenn man nicht kann, dann aus. Wenn man nicht kann, kann man nicht. Dann ausruhen. Was anders machen. Deshalb, wir sagen, die Sache ist nicht Ibadah direkt, aber essen und trinken und unterhalten kann Ibadah, ja, weil er hilft zu Ibadah wieder. Ja, manchmal braucht man was anders, braucht man wieder was anders in der Ibadah selbst oder außerhalb der Ibadah, wo man sich dann wieder erholt, was man wieder nachholt, damit man wieder, Alhamdulillah, wieder Kraft hat und wieder kann man da was machen. Und der Ibadah selbst, in Ibadah, guck mal im Gebet. Ja, wir machen das Gebet, wie wir gesagt haben, das ist dieses Autopilot. Ja, wie gibt es ja mit Gang, da musst du 1, 2, 3 und da gibt es ja dieses Auto mit, eine mit Schaltung und andere Automatik. Wir machen manchmal Automatik. Fragst du ihn, was er gelesen hat, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Was hat der Imam gesagt, wenn hinter der Imam? Sie sehen, der Imam hat die Jama'a gebetet, das Vorzug. Aber was? Allahu A'lam. Das ist Automatik. Aber deshalb, bei uns hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gemacht, nicht Automatik, damit du nicht einschläfst, musst du immer Gang wechseln. Was ist Gangwechsel? Gibt es Azkar. Istiftah zum Beispiel, gibt es dafür 4, 5 Stück. Salawat auf Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es 4 Stück. Beim Ruku' ist nicht nur Subhanallah, Rabbi al-Azim, alleine gibt es auch andere. Bei Sujud gibt es andere. Warum? Damit du das mal benutzt, dann bist du wieder da. Dann hast du nicht diese Automatikschaltung. Dann bist du wieder wach. dann weißt du, was du tust. Dann weißt du, was du sagst. Und das ist dann dieses Vielfalt. In jeder Ibadah selbst und zwischen den Ibadat untereinander hat man Vielfalt im Islam, alhamdulillah. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, die Toren von Paradies, 8. Eigentlich, warum diese 8? Weil vervielfacht, wir haben gesagt, der Hadith, diejenigen vom Gebet kommen beim Gebet, diejenigen von Fasten, vom Tor von Rayyan, diejenigen bei Jihad in Jihad und diejenigen, die bei Dhikr in Dhikr und so weiter. Und manche sagen andere. Warum? Weil damit man sehr Vielfalt. Dann vielleicht wirst du da und da und da gerufen. Schon klar, diese Leute haben, hat jeder von Pflicht gemacht, aber da wird gerufen, weil jeder vielleicht auch bevorzugt das. Aber manchmal ist dann, ich will ja was anderes, so wie der Mensch. Der Mensch ist immer so, dann langweilt sich so schnell. Was ist dann Lösung, wie mich erzählt, für die Ibadah gegen Langweile, gegen Routine, gegen auch diese Anstrengung manchmal. Und wie der Prophet Muhammad sallam sagt, dieser Dien ist leicht. Dieser Dien ist sozusagen, was Allah erlegt hat, ist eigentlich leicht. Und derjenige, der sich an so das so mit Übertreibung nimmt, das wird ihm brechen. Was ist denn? Was ist die Lösung, wie ich mich erziehe? Dass ich dann versuche, die Vielfalt zu erkennen. Ich kann das und das machen. Das und das machen. Und das ist sehr wichtig, diesen inshallah ta'ala auch zu verwirklichen. Warte mal, damit wir noch eine Sache nehmen, die wichtig hier ist. Zusammenfassen. Und zwar, ja, und das, was uns hilft, wir haben ja darüber geredet, Angst und Hoffnung, aber hier bezüglich an andere Sache, das, was mich erzieht zu der Ibadah, ist, dass ich erstmal weiß, dass nicht meine Ibadah mir irgendwo was bringen kann, sozusagen in dem Hinsicht, ich werde nicht gerettet wegen meiner Ibadah. Diese Ibadah, die ich verrichte und alles, was ich tue, es ist, wie wir gesagt haben, und das wiederholen wir nochmal, dient zu zwei Zwecken. Dass Allah uns vergibt und dass wir Dankbarkeit zumindest ein bisschen zeigen für das, was Allah uns gegeben hat. Das ist eigentlich diese Ibadah. Diese Ibadah, die wir tun, für uns alle insgesamt, ist, damit Allah uns vergibt. Und aber auch, damit wir Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. So sagte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie ihr wisst, als Aisha radiallahu anha ihm gefragt hat, O Gesandter Allah, sie sieht deine Füße geschwollen vom Stehen im Gebet. Und obwohl, warum machst du sowas? Obwohl, Allah, was hat sie verstanden? Normalerweise Aisha radiallahu anha, die Sahaba und alle wissen was, man macht das, um, damit Allah seine Sünde vergibt. Weil sie sagt, obwohl Allah dir die vorherigen und nachkommenden Sünden vergeben hat. Das heißt, für die, مستقر عند الصحابة أن العبادة لمغفرة الذنوب. Das heißt, bei der Sahaba ist eine Festlegung, eine Regel, bedeutet, dass die Allah anbeten, damit Allah den vergibt. Das ist die erste Sache, Vergebung. Zweite Sache, was hat der Prophet Muhammad dann geantwortet? Sagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Und weil diese Vergebung durch die Ibadah und die Dankbarkeit, denn wir zeigen zu Allah subhanahu wa ta'ala, niemals das sozusagen zurückgeben kann, beziehungsweise gleichsetzen kann mit der Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird erzählt, und von einer von Benu Israel, der sagt, jeder, wenn ins Paradies nur reinkommt, durch die Barmherzigkeit oder seine Gnade, nur durch das, was er tut. Sagt, da werden 500 Jahre Sujud. Macht 500 Jahre Sujud. Wird dann diese 500 Jahre Sujud gebracht und nur eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala auf einem, das Augenlicht. Gesundheit oder egal was. Und wird gewogen. Was wiegt das gegenüber das? Nichts. Die 500 Jahre wiegt nichts gegenüber, dass Allah einem Augenlicht gegeben hat. Deshalb keine, wie der Prophet Muhammad sallam sagt, لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. Keiner wird in eines Paradies reinkommen durch das, was er verrichtet hat an Ibadah, an Amal, an Tat. außer dass Allah subhanahu wa ta'ala einem erbarmt. Deshalb ist erstens, ich muss jetzt wissen, dass ich nicht durch meine Ibadah, damit man sich erzieht mit der Ibadah, nicht überheblich wird. Nicht man denkt, oh, ich bin der Betende, ich habe Hajj gemacht, ich habe 6000 ausgegeben und sagst du immer noch meinen Namen? Du musst Hajj sagen. Hajj wollen. Einer kommt zurück und sagt, 6000 ergeben, damit ich, was ist das? Diese ganze, ich sag mal, das ist ja nur ein bisschen ein Witz, aber diese ganzen Ibadah, wenn man nicht sozusagen verinnerlicht ist, erzieht, das ist eigentlich immer noch nichts. Und vielleicht, was? Die zweite Sache, Angst, wenn man hat, denn du hast gemacht Ibadah richtig, aber hat Allah angenommen? Erstmal zu wissen, dass man nicht durch seine Ibadah alleine irgendwie weiterkommen kann, weil Allahs Barmherzigkeit ist das, was einem rettet. Zweitens, dass man auch, okay, hast du verrichtet, mashallah. Und dann, wer hat gesagt, dass Allah angenommen hat? Hat man nicht Angst, dass ihm gesagt wird, قَدِمْنَا لَمَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ وَبَاءً مَّنثُورًا. Dann sind wir gekommen zu dem, was sie getan haben. Dann haben wir ihm zu Staub und zu Asche gemacht. Deshalb muss man diese Angst immer noch haben. Das ist, was jeder von uns erzieht, damit man weitermacht. Keiner weiß, dass Allah eingenommen hat, der nicht. Also es war gemacht, aber gesehen von denjenigen, der nicht gemacht hat. Aber hat man was gemacht und trotzdem, was mich erzieht, ist, dass ich immer Angst habe, ob Allah eingenommen hat oder nicht. Aber diese Angst soll nicht aber die Grenzen überschreiten, sondern immer mit der Hoffnung, dass Allah annimmt. Ja, nicht vergessen, die beiden zusammen. Weil sonst hat man nur in Angst und dann ist man deprimiert. Depression, macht nichts mehr. Shaitan hat ihn in den Griff. Warum? Sagt er, wieso hast du nicht gehört? Bruder Muhammad hat gesagt, egal was du tust, sowieso triffst du im Paradies nur Barmherzigkeit. Und wer hat doch gesagt, dass was angenommen? Ja, das ist einerseits. Aber wenn ich nur eben mit Angst, das war's. Dann ist das nicht Erziehung zu Ibadah, das ist Erziehung zu Depression und so. Irgendwo Psychiatrie zu landen, sondern Erziehung, damit man was weitermacht, nicht überheblich wird, aber auch die andere Seite hoffen immer, dass Allah annimmt und dass ich mit meinen Taten, Alhamdulillah, was Allah versprochen hat, mir gibt. Das ist sehr wichtig, die beiden zusammen. Ja, ich schließe mit den letzten, ich denke, das andere müssen wir lassen, inshallah, diese Tarbiyah. Nächstes Mal werden wir reden über die Tarbiyah durch den Ibadah, das heißt nicht, die uns erzieht zum Ibadah, für die Ibadah, sondern die Erziehung, die durch den Ibadah zu erzielen ist, zu erreichen ist, das werden wir schon nächstes Mal machen. Aber was noch bleibt, zusammenfassend zu dem, was man braucht für die Erziehung der Ibadah, ist, dass man auch dies in der Gemeinschaft sich anschließt, zu der Jama'a der Muslime gehört, sich nicht spaltet, wie wir gesagt haben, und nicht zu Parteien und so macht, sondern sich anschließt zu der Gemeinschaft der Mu'mine. Die Ibadah bedarf auch sozusagen eine gegenseitige Hilfe. Dass, wenn ich mich erziehe zu der Ibadah, dann habe ich, Alhamdulillah, die gute Freundschaftskreis, die gute Umgebung, die mir dabei hilft. Das geschieht, wenn man zu Moscheen geht, wenn man Sitzungen mitmacht, wenn man immer sich miteinander sozusagen auch trifft und alles. Warum? Weil das hilft einem. Weil einer, wie wir wissen, und der Prophet Muhammad hat es gesagt, dass jede Nefs hat Schira, hat ein bisschen manchmal so Art von Zustand, wo man ein bisschen so faul wird, sagen wir mal so auf Deutsch, so Faulheit, so einfach nur träge. Aber durch dieses dann Umgebung und durch diesen Freundschaftskreis und durch diese Gesellschaft, die man hat, Alhamdulillah, das ist Gesellschaft, meine ich mit der guten Gesellschaft, dann bekommt man wieder einen Aufschub, damit man immer bleibt, immer dran ist, immer dran bleibt. Aber diese hindert nicht und soll niemals hindern, dass man immer für sich was hat. Denn es gibt viele Geschwister leider, und was geschieht bei mir, viele, dass, mashallah, in der Gemeinschaft und so, deshalb diejenigen, die landen bei Gruppierungen und bei Parteien und bei solchen, was, die sagen, die haben mich doch zum Islam gebracht, die sind doch so nett, mashallah, die machen Kaffee und Kuchen und die suchen für einen Frau und einen Mann und keine Ahnung. Und was passiert? Das heißt, ohne das, er verlässt es zu sagen, er kann die Wahrheit dann nicht mehr annehmen, weil das war's, die Gruppe ist für ihn das. Er wird sozusagen abhängig davon, in der Gruppe macht, ohne Gruppe macht er nicht. Nein, das ist nicht die gute Gesellschaft, die man meint. Die gute Gesellschaft, nicht die, nur deswegen macht man. Nein, die einem hilft, man macht sowieso, man tut und man alleine auch auf sich selber gestellt. Man erwartet nicht immer von anderen. Nein, man ist sich auf selber gestellt. Aber die gute Gesellschaft, die einem manchmal einen Aufschub gibt, wenn man träge wird, wenn man ein bisschen vergisst, wenn man ein bisschen nachlässt. Aber die einem immer trägt, dann, wenn er keiner da ist, dann fällt er runter. Das ist nicht richtig. Das ist aufpassen hier. Bei dieser Erziehung zu der Ibadah. Bei allen haben wir gesagt, aufpassen, aber hier, bei der Erziehung von der guten Gesellschaft, einen guten Freundschaftskreis, was Sohbe Salih, al-Wasat al-Imani, die gute Freundschaften, einen Iman, so Umfeld, wo man sich befindet. Diese soll aber nicht so sagen, dass man nur davon abhängig ist, 100%, sondern man macht ja selber, man tut. Aber das ist, was einem immer hilft. Was einem immer, wie gesagt, einen Aufschub gibt. Was einem immer, sozusagen, weil man stoppt ein bisschen, dann braucht man ja, ein bisschen. So, wenn man Auto kann, Batterie, ja, jetzt immer, wenn es unter Minusgrad, dann braucht man immer Überbrückungskabel. So, wenn Überbrückung, ja. Aber Auto fährt nur mit Überbrückungskabel, kann so Batterie direkt wechseln. Das ist auch so. Deshalb, ich habe ja was, ich muss tun. Aber Alhamdulillah, manchmal, wenn es unter Minus kommt, ich brauche jemanden, der das sozusagen startet. Dann, wenn es startet, fahre ich auch weiter. Ja, ich hoffe, das ist verständlich, weil manche Sachen, damit sie nicht falsch verstanden werden. Ja, damit sie nicht falsch verstanden werden. Weil manche sagen, du kannst nur in einer Jama'ah den Islam leben. Nein. Schon klar, Jamaa ist dazu da, aber als erstes bist du für dich selber verantwortlich. Mach nicht diese Leute, ich werde die Umma retten, rette dich selbst erstmal. Umma retten. Manche Brüder und Geschwister, Masha'Allah, setzt sich für die Umma. Guck, ob er sich setzt für sich selbst. Sein Gebet hält er nicht. Und er will sich einsetzen für die Umma. Schön, das ist nicht schlecht. Keiner hat es schlecht. Aber man erwartet nicht von jemandem, der für sich selber nicht mal eingesetzt hat, dass er die Umma rettet. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass das in Gemeinschaft und Jama'a ist. Das ist, was wir brauchen auch. Aber es ist aber ein Sporn immer von sich selbst als erstes. Das andere ist nur dazu da, damit als ein Hilfsmittel da. Das ist inshallah nur zusammengefasst hier von Sheikh Munajjid, Hafidahullah, über diese Erziehung. Unsere Nafs, Erziehung, uns zu erziehen zu der Ibadah. Erziehung zu uns zu der Ibadah. Wie gesagt, inshallah, das nächste Mal werden wir dann reden über, wie die Ibadah uns erzieht. Ja, das ist mehr dann in den Suluk. Das ist das Tarbiyah und Läutern. Das kommt zu Läutern, Tazkiyah und Suluk. Weil die Ibadah, grob gesagt, sind das so da, um uns zu läutern, zum Tazkiyah. Und diese Tazkiyah, wenn man sich so läutert, bedeutet, dass man sieht in dem Verhalten. Es ist nicht nur irgendwas, was man so nur bekommt und innerlich bleibt, sondern das wird man sehen in der Beziehung, in dem Verhalten, in den Handeln. Und das ist dann der Suluk, der daraus entsteht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Jazakum Allah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in.